Also, ich war grafisch eigentlich gar nicht mehr im Moment. Weil eigentlich, das fehlt total, weil ich hasse McDonald's und Burger King. Oh, ne?